Wenn die westlichen Forscher kommen, entfliehen die Geister. Fürwahr, Reisen macht nicht fröhlich. Je weiter der Orient erforscht, kolonisiert und von der westlichen Zivilisation verändert worden ist, desto mehr hat er sich zurückgezogen. Ende des 19. Jahrhunderts ist er nur noch in einigen Reservaten auszumachen, etwa in den noch unvermessenen Teilen der Wüste. Später existiert er dann nur noch im Kopf. Der Exotismus muss sich neue, fernere Welten suchen oder sich mit dem Touristenmenü im Pauschalarrangement abspeisen lassen. Der Orient als ausgestorbene Folkloreveranstaltung, die Basare strotzend vor schlampiger Maschinenware und das erotische Versprechen hat sich sowieso schon längst ins Kino, respektive nach Bangkok verlagert. Ausverkauf. Literaten, Intellektuelle und Ethnologen klagen ihre Trauer und schlagen sich an die Brust. Wir sind alle insgeheim Kolonisatoren. Wir sind alle ethnozentristisch und zerstörerisch. Nostra culpa. Vielen Reisenden hat der Orient ihr wahres, bislang verdrängtes Selbst entlockt, ihnen zu ihrem Coming-out verholfen. Doch was außer Bildern und Mythen haben sie über den wahren Orient erfahren? Gibt es diesen überhaupt? Oder ist dies auch wieder nur eine westliche Zuschreibung, eine Projektion? Ist nicht schon die Suche danach ein Produkt unseres europäischen Geistes, der nur in Dualismen und Antagonismen funktioniert, der immer Gegenbilder braucht? Kann ein Europäer überhaupt reisen und dabei etwas Wahres, Wirkliches über das andere, Fremde erfahren, ohne kolonisatorisch-ausbeuterisches Gehabe, ohne ethnozentristische Überheblichkeit und ohne jene peinlich verlogene Anbiederung, die moderne Touristen dazu verleitet, sich einheimischer als die Einheimischen zu gebärden? Es ist die gleiche Haltung übrigens, die die Reisenden des 19. Jahrhunderts dazu verführte, sich und später den Salon arabisch zu kostümieren. Vielleicht nur, indem man seine eigenen kulturellen Prägungen immer wieder reflektiert. Nie glaubt, frei davon zu sein und dennoch bereit ist, die Codes der anderen zu erlernen, indem man versucht zu begreifen, wie und warum sie funktionieren, wie sie es tun. Gar nicht einfach bei solch fremden und unsere Humanitätsideale schockierenden Bräuchen wie Klitorisektomie, Infibulation oder Kannibalismus. Indem man weiß, dass man sein europäisches Ich niemals verlieren wird, dass es unmöglich ist, auf Dauer in der anderen Kultur aufzugehen. Indem man die konfliktreiche Spannung zwischen eigenem und Fremdem aushält. Indem man sich Rechenschaft ablegt über die Trauer angesichts der zivilisatorischen Zerstörungen, über die Langeweile, das Nichtbegreifen, die Einsamkeit auf Reisen. Indem man dies alles annimmt, als zum Reisen gehörend. Indem man sich damit abfindet, dass die Zivilisation immer schon vor dem Reisenden angekommen ist, dass es vermessen und eitel ist, weiße Flecken entdecken zu wollen und dass es dennoch, wie beim Leben und Sterben, um die eigene, individuelle Erfahrung geht. Der Arzt, Dichter und Ethnologe Victor Segalon hat diese Haltung und den Wunsch, der sich in ihr ausspricht, poetisch formuliert. Im Kontakt mit den Träumen anderer Völker zu träumen, an ihrer Stelle zu denken, auf ihre Weise zu erzählen, mit ihren Augen zu sehen und zu sagen, was sie vielleicht gesagt hätten. Segalons Bemühen geht dahin, in der Erfahrung des Fremden sich selbst festzuhalten, ohne die Nachzeichnung der Konturen seiner Begegnungen aufzugeben. Dabei achtet er immer auch auf das Echo, das seine Präsenz hervorruft.